Ende Oktober, zu C105-2016, findet in Pyongyang, Hauptstadt der DVJK, der 7. Kongress des Generalverbandes der Gewerkschaften Koreas statt. Auf dem Kongress wird die 35 Jahre lange Entwicklungsroute des Generalverbandes der Gewerkschaften Koreas stolz erfüllt platziert, der sich nach dem 6. Kongress unter der klugen Führung von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il zu einer der Sache der Partei treu ergebenen politischen Massenorganisation weiter verstärkt hatte. Auf der Tagesordnung werden die Aufgaben der Grundorganisationen dieses Verbandes stehen. In der Generaloffensive und im Generalsturm für die Durchsetzung des Beschlusses des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas sollen sie ihre Mission und Rolle als Organisation für ideologische Erziehung voll aufgerecht werden.